Mittelwegradio am Wochenende. Jetzt Musik nonstop. Nonstop. DJ Enrico Ostendorf in the Mix. Every besten aktuellen Hits plus echte Kulthits. Perfekt gemixt für Hellweg Radio. DJ Enrico Ostendorf in the Mix. Wrong this time. Enrico Ostendorf in the Mix bei Hellweg Radio. Eine Stunde Nonstop Music. Für uns im Kreis Soest. Baby, we should switch gears. Cause baby, you know no one beats our poker faces. And when the night ends up in tears, wake up and we blame it all on being wasted. Oh, this love is fading. So much we're not saying. But if these walls could talk, enough, give up. If these walls could talk, you know, you're fucked. It's not supposed to hurt this much. Oh, if these walls could talk, they'd tell us to break up. They'd tell us to break up. J'ai tout gâché, bien sûr. Ça me charme de nous voir nous déchirer. Mais encore mon amour, je reviens quand même. Dis-moi que tu m'aimes comme ils font au cinéma. Moi j'attends les beaux jours, mais jamais ils ne viennent dans tes bras. But if these walls could talk, enough, give up. Si tu m'aimes encore, dis-le. Please fall. It's not supposed to happen. Party für den Kreis Soest im Radio. DJ Enrico Ostendorf in the Mix. Jetzt bei Hellweg Radio. In the mix. Jetzt bei Helwig Radio. André Josten und Eva Schulze-Gabrechten. Täglich ab 6. Also ich bin ja absolut begeistert von deinen Plänen. Darf ich es kurz sagen? Ja, ja klar, darfst du. Also André, du fährst ja im Moment Fahrrad wie, ich würde sagen, seit Jahren nicht mehr. Ja. Und dieses Wochenende hast du eine richtig lange Tour vor, von Velva nach Soest. Hör mal. Ja, und wieder zurück, ne? Top. Es wird sehr warm. Mhm. Es wird, hui, anstrengend bestimmt auch, aber hoffentlich nicht ganz. So, ich glaube aber, dass dieses Wochenende so super viele Radfahrer unterwegs sein werden. Es gibt einfach sehr viele Ziele, die wir ansteuern können. Auf ne? jeden Fall. Und die Stimmung unter den Radfahrern hier bei uns, die scheint ganz gut zu sein. Es gibt nämlich eine aktuelle Umfrage zum sogenannten Fahrradklima. Und wie die Radstrecken in Lippstadt, Soest oder Wickede dabei abschneiden, hört ihr Montagmorgen bei uns. André, ich habe noch einen Tipp für dich für deine Radtour. Ne? Gerne. Hier, Käppi nicht vergessen, Sonne und Glatze, weißt du? Ach so. Ja, oder Sonnencreme. Ne? Mhm. Ja, ich beides. An irgendwas denke ich. Ihr auch bitte. Hellweg Radio am Morgen. Auch Montag wieder ab 6. DJ Enrico Ostendorf in the Mix bei Hellweg Radio. Nonstop Music. Für uns im Kreis Soest. Yeah. besten aktuellen Hits plus echte Kulthits. Perfekt gemixt für Hellweg Radio. DJ Enrico Ostendorf in the Mix. Control. Hellweg-Radio. Eine Stunde Nonstop Music. Für uns im Kreis Soest. So these tears dry tonight. ist die Party für den Kreis Soest im Radio. DJ Enrico Ostendorf in the Mix. Jetzt bei Hellweg Radio. In the Mix. Immer donnerstags, freitags und samstags ab 20 Uhr. Bei Hellweg Radio. Der beste Partymix für euer Wochenende. Hellweg Radio. Jetzt wird weiter gefeiert. Maniac, radiac, winning the game. I'm the lyrical Jesse James. want that. Attack, and you don't want that.